4. Die und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Trübsalblasen, Giraffe, Linda Perhacks. Trübsalblasen, Giraffe, Linda Perhex. Manche Tage im Jahr mögen ein wenig markanter sein als andere. Der Rosenmontag etwa könnte für manche ein solcher Tag sein. Der Ostersonntag, der Heilige Abend, besondere Geburtstage womöglich auch die. Die gern angestellte Überlegung allerdings, wie sich solche Festtage im Jahr zuvor oder noch früher damals abgespielt haben, führt nach meiner persönlichen Erfahrung meistens in eine echte Sackgasse. Bei mir zumindest verschwimmen die Erinnerungen, entweder werfe ich alles durcheinander oder aber ich erinnere mich an rein gar nichts. Eine Ausnahme gibt es, das ist der Buß- und Bettag. An dem hat es meines Wissens immer geregnet. Man hätte im Vorfeld regelmäßig und absolut risikolos getrost Haus und Hof darauf setzen können, also alles, was man hat, auf Regen. Ein guter Tag also, um sich mal so richtig zu bereichern. Kein guter freilich für, sagen wir ruhig, Romanzen jedweder Art. Spielen wir das einmal bitte ganz kurz durch. Die beiden Verliebten gingen am Buß- und Bettag Hand in Hand durch Wald und Feld. Es regnete in Strömen. »Ich liebe dich«, sagte sie zu ihm. Und er erkundigte sich misstrauisch, gerade so wie in einem Song von Johnny Cash. »Würdest du dich denn wohl auch mit mir in einem Meer aus Stein und Geröll betten wollen? Would you lay with me in a field of stone?« »Bei dem Wetter«, rief sie aus, »ich bin ja jetzt schon ganz nass.« »Nein, Romanzen, Liebeleien am Buß- und Bettag. Lass bloß die Finger davon. Fang es erst gar nicht an. Ich sage dir, die Liebe, sie kann so vieles sein, aber eins ist sie sicherlich nicht, schon gar nicht am Buß- und Bettag. Sie ist kein Dach, das vor dem Regen schützt.« Love is not a roof against the rain, but sink and rise and come with me again. Everyone remembers what they want. What have I done with my life? What have I done with the key? What have I done to deserve this? I can hold the midnight in my hand, spoken like a singer in a band. Everyone remembers what they want. Stories told to give their life a font. What have I done with my life? What have I done with the keys? Would you lay with me in a field of stone? If my needs were strong, would you lay with me? Should my lips grow dry, would you wet them, dear, in the midnight hour? If my lips were dry, would you go away to another land, walk 1,000 miles through the burning sand, wipe the blood away from my dying hand? If I give myself to you, will you bathe with me in the stream of life? When the moon is full, will you bathe with me? Will you still love me when I'm down and out in my time of trial? Will you stand by me? Would you go away to another land, walk 1,000 miles through the burning sand, wipe the blood away from my dying hand? If I give myself to you, would you lay with me in a field of stone? If my lips grow dry, would you wet them, dear? Would you bathe with me in the stream of life? Will you still love me when I'm down and out? Would you lay with me in a field of stone? When the moon is full, will you lay with me? Would you lay with me in a field of stone? If my needs were strong, would you lay with me? If my lips were dry, wet them, dear, in the midnight hour. If my lips were dry, would you go away to another land, walk 1,000 miles through the burning sand, wipe the blood away from my dying hand? If I myself to you, will you bathe with me in the stream of life? When the moon is full, will you bathe with me? Will you still want me when I'm down and out in my time? Trübsalblasen, Giraffe, Linda Perhex oder Perhex. Would you lay with me in a field of stone? Welche der gerade gehörten zwei Versionen mir am ehesten zusagt? Die von Johnny Cash oder aber die der Divine Horseman? Ich kann es einfach nicht sagen, kann mich nicht entscheiden. Wie ich das überhaupt hasse, sich ständig entscheiden müssen. Willst du dies oder willst du das? Ich will alles. Spätestens hier beginnt auch mein Problem mit dem Rosenmontag, mit Karneval. Sich kostümieren, sich verkleiden, ja bitte als was denn? Abgesehen davon, dass es nun in der ersten Stunde des Aschermittwochs eh zu spät ist. Vor Jahren hatte ich mich letztmals in die Stadt getraut, zum Zug. Ich trug weiße Klamotten mit schwarzen Punkten drauf und hatte selbst die Halspartie mit einigen dunklen Flecken versehen. Was willst du denn darstellen, hatte mich ein Nachbar gefragt, den ich auf der Straße traf. Giraffe, sieht man das nicht? Fragte ich patzig zurück. Offensichtlich allerdings fiel auch bei anderen nicht umgehend der Groschen. Einige jedenfalls hielten mich für ein Zebra. Ich bin aber eine Giraffe, schnaubte ich jeweils zurück und wies darauf hin, dass ich ja wohl keineswegs in zebratypischen Streifen herumlaufen würde. Manche Leute kennen sich mit Tieren einfach nicht aus. Ich entsinne mich zum Beispiel, dass im unmittelbaren Vorfeld des Dschungelcamps zuletzt die Kandidaten Delfine aus dem Wasser schnellen sahen und jemand von ihnen aufgeregt rief, guck mal da, Haie. Nachdem ich mich also mit meinem Giraffenkostüm ständig neu hatte erklären müssen, reichte es mir irgendwann und ich gab mich als ehemaliger Mittelstürmer von Schwarz-Weiß Essen aus. Gleichzeitig nahm ich mir vor, von Karneval zukünftig erst einmal Abstand zu nehmen. So ist es dann auch gekommen. Trotzdem, ein markanter Tag ist insbesondere der Rosenmontag für mich bis heute durchaus geblieben. Ich nutze den Tag inzwischen zum Runterkommen. Noch im letzten Jahr ging ich weitgehend unbehelligt am Rosenmontag durch einen Wald. Möglicherweise aber zu runtergekommen. Eine ältere Dame jedenfalls erschrak heftig, als sie mich plötzlich einige Meter hinter sich spürte und rief verzweifelt nach ihrem Hund. Willow. Immer wieder rief sie diesen für einen Hund womöglich doch etwas eigenartigen Namen. Willow, vielleicht auch Thilo. Doch das Tier tauchte einfach nicht auf. Ich entschuldigte mich, wofür auch immer, und rief am Ende ebenfalls nach dem spurlos verschwundenen Hund. Willow! Thilo! Willow! Willow! Willow, speak to me, willow tree. Willow, speak to me, willow tree. Willow, speak to me, willow tree. Yeah. Giraffe, Linda Perhex, Trübsal, Trübsal, Blasen. Die gewaltigste Frage innerhalb dieser Tätigkeit, Trübsal, Blasen, ist diese hier. Was bloß habe ich mit meinem Leben gemacht? Man sitzt am Rosenmontag am häuslichen Küchentisch, macht sich so klein wie eben möglich, faltet ein Blatt Papier, bekritzelt es mit dem Wort Elend und stellt es vor sich auf, eine Art Namensschild. Hier sitzt ein Häuflein Elend. Mit etwas Glück ist man nicht allein im Raum, hat jemanden, den man unmittelbar ansprechen kann und sagt, gewissermaßen als Dauerloop, was habe ich bloß mit meinem Leben gemacht? Was beklagst du dich denn? Kam in meinem persönlichen Fall die Antwort. Du warst doch immerhin einmal eine Giraffe. Das war aber auch alles, antwortete ich, und selbst das führte dazu, dass alle Welt mich für ein Zebra hielt. Dann blies ich erneut Trübsal und erzählte die traurigsten Geschichten, die mir einfielen. Die etwa von Wooden Wand. Ein Mann, ein Musiker, den ich nie getroffen habe. Und, viel schlimmer noch, womöglich nie treffen werde. Säße er jetzt gerade hier, ich würde ihm zunächst erklären, dass sein Name in der deutschen Sprache für die Grenze zwischen zwei Räumen steht. Die Wand. Wooden Wand. Wand. Tatsächlich übersetzt heißt Wand so viel wie Taktstock, Zauberstab. Jemandem solcherlei Namenskuriositäten zu erklären, ist nicht ganz leicht. Ich hatte mal ein Treffen mit einem Mann namens Phil Rindt und versuchte ihm zu erklären, dass sein Name und meiner Vier, Rindt und Vier, also in der deutschen Sprache zumindest ansatzweise hinsichtlich ihrer tatsächlichen und ihrer möglichen Bedeutung, Ähnlichkeiten aufweisen. Phil Rindt, Sänger übrigens einer Metalband, von der heute meines Wissens niemand mehr spricht. Sacred Reich. Niemand. Herrgott, was habe ich nur mit meinem Leben gemacht? Southern United States, I had a dream I was standing under the Memphis moon with William Blake painting and Crosby crooning, and his father was a sailor. Left his mother young, and since she dressed him the same, he'd take after his father without the last name. A Welshman from Tennessee, yes, he spoke with an accent that resembled no other. He was cut from the cloth, and he showed me his daughter. Oh, Lily was a rose, married into money. Oh, but it only changed her clothes. And then she found out, but everybody knows all. And with her eyes half closed and her hands risen, she leaned in to talk, and I leaned in to listen. She said those political songs, they're worth missing. And I woke at the wheel with the wind rolled and radio fluttering. I was following my heart like I had it for years. And I put on Lou Reed's Berlin. I had a friend once that asked me, who needs Berlin? Oh, I said, I guess it just depends on the state you're in. I was stopped and the border. I don't know what it is they thought I had, but by the end I'd had it. Low Texas draw, coming over the static. I looked up at the bristling stars, and they looked so sad. It was the sun united. Seit einigen Jahren fahre ich jeweils im Mai zu diesem Festival nach Aarhus in Dänemark. Spot Festival heißt es. Im Vorfeld melden sich Leute aus dem Umfeld der dort spielenden Bands und laden Journalisten zu den entsprechenden Konzerten dieser Gruppen ein. So erging mir das im letzten Jahr in gleich mehreren Fällen. Und da ich mich nicht entscheiden konnte, sagte ich sicherheitshalber einfach so gut wie alles an Shows zu. Absagen konnte man dann ja immer noch, dachte ich mir, und eilte dann allerdings wirklich pflichtbewusst, kaum dass wir die Stadt am frühen Abend erreicht hatten, zu einem der Clubs, um meine Zusage auch einzuhalten. Auf der Bühne stand die norwegische Band Honning Barner, und um ehrlich zu sein, diese irgendwie theatralisch überhöhte Punk-Hardcore-Show gefiel mir einfach nicht. Ich war enttäuscht, in erster Linie von mir selber, der ich es nicht geschafft hatte, mir im Vorfeld ein vernünftiges Bild von der Gruppe zu machen, um dann klar und deutlich die entsprechende Einladung auch absagen zu können. Jetzt stand ich da in dem Club herum wie Falschgeld, wurde nach dem Konzert auch noch den Musikern vorgestellt und rang mich immerhin durch zu gestehen, dass die Show nicht so ganz meine Tasse Tee gewesen sei. Am nächsten Tag besuchte ich den Club erneut und zusätzlich auch einen weiteren, unmittelbar nebenan. Beide Clubs gewissermaßen nur durch eine Wand voneinander getrennt. Als ich mich gerade anschickte, durch die gläserne Eingangstür dieses anderen Clubs ins Innere zu gelangen, entdeckte ich ein Plakat an eben dieser Tür, ein Konzertplakat. Wooden Wand stand in großen Lettern darauf, und es stellte sich heraus, dass dieser von mir über die Maßen geschätzte Singer-Songwriter am gestrigen Abend unmittelbar nebenan und zeitgleich mit Honning Barner gespielt hatte, ohne dass ich davon die geringste Kenntnis hatte. Wooden Wand, nur eine Wand, hatte mich von ihm getrennt. Was mich zunächst lediglich ärgerte, Ärger ist belanglos, den gibt's an jeder Ecke, hat sich inzwischen zu echtem Trübsalblasen ausgewachsen. Ich darf gar nicht daran denken, will aber dennoch versuchen, gerade das künftig insbesondere an Rosenmontagen zu tun. Verbunden mit der Frage, Herrgott, was habe ich nur mit meinem Leben gemacht? Tangled up, they kiss their own parts. off the hook. Outside the two cars are barking. Birds flap like open down storebooks. In 14 hours without. Think somehow I have forgotten all of that. But I'm not trouble, at least not now. Here I am, home and horizon bound. I know history. Stop repeating. These are unrecycled days. I can't take my eyes off the campfire smoke. When it whispers lullabies. Value to trick candles. I hope that fiddle will survive. Pearls of flame, forever. set this cold heart free. Trübsalblasen, Giraffe, Linda Perhacks. Manchmal denke ich, wir sollten uns zusammenschließen. Alle, die mürrisch an irgendwelchen Tischen sitzen und sich fragen, was zum Teufel sie eigentlich mit ihrem Leben gemacht haben. Die im Musikjournalismus womöglich meist gehasste Frage zielt ja letztlich genau darauf ab. Was hast du, was habt ihr eigentlich die letzten Jahre so gemacht? Eine letztlich deshalb so grauenhaft verkrampft daherkommende Frage, weil sie sich in fast allen Fällen an Künstler richtet, die zwischen dem letzten und dem aktuellen Album, der letzten und der neuen Tour vielleicht gerade einmal 3, 4 oder 5 Jahre haben ins Land gehen lassen. Das ist gelinde gesagt nichts gegen die monströs wirkende Zeitspanne, welche die Amerikanerin Linda Perhacks zwischen ihren Alben 1 und 2 hat verstreichen lassen. Fast 44 Jahre. Das Debüt Parallelogram datiert aus dem Jahr 1970. Soeben erschienen ist der Zweitling The Soul of All Natural Things. Devendra Benhart soll die inzwischen 70-jährige Dame ermutigt haben, dieses Album anzugehen. Und nun, wo sich rund um ihren märchenhaft schönen Psych-Folk eine Art von neuem Rampenlicht auftut, sehe ich niemanden, der fragt, was sie Linda Perhex, gelernte Dentalpflegerin, in all den Jahren so getrieben hat. Fest steht wohl, Trübsal geblasen hat sie wohl eher nicht. Lachen jedenfalls hält sie für ein probates Mittel gegen Krebserkrankungen. Und von Gorbatschow glaubt sie, er hätte damals allein deshalb schon sein Okay für den Fall der Mauer gegeben, weil seine Leute drüben endlich hätten wissen wollen, was es mit den Beatles denn nun tatsächlich auf sich habe. Eine womöglich arg wunderliche, letztlich aber wohl auch wunderbare Sicht auf die Welt. Inmitten meiner Trübsal bin ich plötzlich glücklich, daran zumindest in Ansätzen teilhaben zu dürfen. Das neue Album von Linda Perhex läuft bei mir rauf und runter. Und dazwischen immer wieder die bange Frage, was nur habe ich mit meinem Leben gemacht? Ich war irgendwann einmal einen Nachmittag lang eine Giraffe, die offenkundig aussah wie ein Zebra. Und jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause und kümmere mich um Linda Perhex und ihren unfassbaren Kosmos, zu dessen Partikeln im Übrigen Daft Punk zählen, Forte, Julia Holter, Devendra Benhart, Sufjan Stevens und eine Reihe höchst musikalischer Patienten, deren Zähne Linda Perhex im Lauf der Jahre gepflegt hat. Erneut unfassbar. Und trotzdem gute Nacht und gute Gespräche im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Peace be still. it's the soul. The heart.